Franz Kafka, der Prozess. Kampf mit Direktor-Stellvertreter. Eines Morgens fühlte sich K. viel frischer und widerstandsfähiger als sonst. An das Gericht dachte er kaum. Wenn es ihm aber einfiel, schien es ihm, als könne diese ganz unübersichtlich große Organisation an irgendeiner, allerdings verborgenen, im Dunkel erst zu ertastenden Handhabe leicht gefasst, ausgerissen und zerschlagen werden. Sein außergewöhnlicher Zustand verlockte K. sogar, den Direktor-Stellvertreter einzuladen, in sein Büro zu kommen und eine geschäftliche Angelegenheit, die schon seit einiger Zeit drängte, gemeinsam zu besprechen. Immer bei solchem Anlass tat der Direktor-Stellvertreter so, als hätte sich sein Verhältnis zu K. in den letzten Monaten nicht im geringsten geändert. Ruhig kam er, wie in den früheren Zeiten des ständigen Wettbewerbes mit K. Ruhig hörte er K.s Ausführungen an, zeigte durch kleine vertrauliche, ja kameradschaftliche Bemerkungen seine Teilnahme und verwirrte K. nur dadurch, worin man aber keine Absicht sehen musste, dass er sich durch nichts von der geschäftlichen Hauptsache ablenken ließ, förmlich bis in den Grund seines Wesens aufnahmsbereit für diese Sache war, während K.s Gedanken vor diesem Muster von Pflichterfüllung sofort nach allen Seiten zu schwärmen anfingen und ihn zwangen, die Sache selbst fast ohne Widerstand dem Direktor-Stellvertreter zu überlassen. Einmal war es so schlimm, dass K. schließlich nur bemerkte, wie der Direktor-Stellvertreter plötzlich aufstand und stumm in sein Büro zurückkehrte. K. wusste nicht, was geschehen war. Es war möglich, dass die Besprechung regelrecht abgeschlossen war. Ebenso möglich aber war es, dass sie, der Direktor-Stellvertreter, abgebrochen hatte, weil ihn K. unwissentlich gekränkt oder weil er Unsinn gesprochen hatte. Oder weil es dem Direktor-Stellvertreter unzweifelhaft geworden war, dass K. nicht zuhörte und mit anderen Dingen beschäftigt war. Es war aber sogar möglich, dass K. eine lächerliche Entscheidung getroffen oder dass der Direktor-Stellvertreter sie ihm entlockt hatte und dass er sich jetzt beeilte, sie zum Schaden K.s zu verwirklichen. Man kam übrigens auf diese Angelegenheit nicht mehr zurück. K. wollte nicht an sie erinnern und der Direktor-Stellvertreter blieb verschlossen. Es ergaben sich allerdings vorläufig auch weiterhin keine sichtbaren Folgen. Jedenfalls war aber K. durch den Vorfall nicht abgeschreckt worden. Wenn sich nur eine passende Gelegenheit ergab und er nur ein wenig bei Kräften war, stand er schon bei der Tür des Direktor-Stellvertreters, um zu ihm zu gehen oder ihn zu sich einzuladen. Es war keine Zeit mehr, sich vor ihm zu verstecken, wie er es früher getan hatte. Er hoffte nicht mehr auf einen baldigen, entscheidenden Erfolg, der ihn mit einem Mal von allen Sorgen befreien und von selbst das alte Verhältnis zum Direktor-Stellvertreter herstellen würde. K. sah ein, dass er nicht ablassen dürfe. Wich er zurück, so wie es vielleicht die Tatsachen forderten, dann bestand die Gefahr, dass er möglicherweise niemals mehr vorwärts kam. Der Direktor-Stellvertreter durfte nicht im Glauben gelassen werden, dass K. abgetan sei. Er durfte mit diesem Glauben nicht ruhig in seinem Büro sitzen. Er musste beunruhigt werden. Er musste so oft als möglich erfahren, dass K. lebte und dass er wie alles, was lebte, eines Tages mit neuen Fähigkeiten überraschen konnte, so ungefährlich er auch heute schien. Manchmal sagte sich zwar K., dass er mit dieser Methode um nichts anderes als um seine Ehre kämpfe, denn Nutzen konnte es ihm eigentlich nicht bringen, wenn er sich in seiner Schwäche immer wieder dem Direktor-Stellvertreter entgegenstellte und sein Machtgefühl stärkte, ihm die Möglichkeit gab, Beobachtungen zu machen und seine Maßnahmen genau nach den augenblicklichen Verhältnissen zu treffen. Aber K. hätte sein Verhalten gar nicht ändern können. Er unterlag Selbsttäuschungen. Er glaubte manchmal mit Bestimmtheit, er dürfe sich gerade jetzt unbesorgt mit dem Direktor-Stellvertreter messen. Die unglückseligsten Erfahrungen belehrten ihn nicht. Was ihm bei 10 Versuchen nicht gelungen war, glaubte er mit dem 11. durchsetzen zu können. trotzdem alles immer ganz einförmig zu seinen Ungunsten abgelaufen war. Wenn er nach einer solchen Zusammenkunft erschöpft in Schweiß, mit leerem Kopf zurückblieb, wusste er nicht, ob es Hoffnung oder Verzweiflung gewesen war, die ihn an den Direktorstellvertreter gedrängt hatte. Ein nächstes Mal war es aber wieder vollständig, eindeutig nur Hoffnung, mit der er zu der Türe des Direktorstellvertreters eilte. An diesem Morgen zeigte sich diese Hoffnung besonders berechtigt. Der Direktorstellvertreter trat langsam ein, hielt die Hand an die Stirn und klagte über Kopfschmerzen. K. wollte zunächst auf diese Bemerkung antworten, besann sich dann aber und begann sofort mit den geschäftlichen Ausführungen, ohne auf die Kopfschmerzen des Direktorstellvertreters irgendwelche Rücksicht zu nehmen. Mochten nun diese Schmerzen nicht sehr groß gewesen sein oder mochte das Interesse an der Sache sie für einige Zeit verdrängt haben, jedenfalls zog der Direktorstellvertreter im Laufe des Gespräches langsam die Hand von der Stirn und antwortete wie immer schlagfertig und fast ohne Überlegung wie ein Musterschüler, der mit den Antworten in die Frage hineinfährt. K. konnte ihm diesmal begegnen und ihn mehrmals zurückweisen, aber der Gedanke an die Kopfschmerzen des Direktorstellvertreters störte ihn immerfort, als seien sie nicht ein Nachteil, sondern ein Vorteil des Direktorstellvertreters. Wie bewunderungswert ertrug er und bezwang er diese Schmerzen. Manchmal lächelte er, ohne dass es in seinen Worten begründet war. Er schien sich dessen zu rühmen, dass er Kopfschmerzen hatte, in seinem Denken dadurch aber nicht behindert wurde. Man sprach von ganz anderen Dingen, aber gleichzeitig vollzog sich ein stummes Wechselgespräch, in welchem der Direktorstellvertreter die Heftigkeit seiner Kopfschmerzen zwar nicht in Abrede stellte, aber immer auch darauf hinwies, dass es nur unverfängliche Schmerzen seien, also ganz andere als die, an denen K. zu leiden pflegte. Und mochte K. auch widersprechen, die Art, wie der Direktorstellvertreter mit seinen Schmerzen fertig wurde, widerlegte ihn. Gleichzeitig aber gab sie ihm ein Beispiel. Auch er konnte sich gegen alle Sorgen absperren, die nicht zu seinem Berufe gehörten. Es war nur nötig, dass er sich noch mehr an die Arbeit hielt als bisher. In der Bank neue Einrichtungen durchführte, deren Erhaltung ihn dauernd beschäftigen würde, seine ein wenig gelockerten Beziehungen zur Geschäftswelt durch Besuche und Reisen festigte, häufiger dem Direktor Berichte erstattete und von ihm besondere Aufträge zu erhalten suchte. So war es auch heute. Der Direktorstellvertreter trat gleich ein, blieb dann nahe bei der Tür stehen, putzte einer neu angenommenen Gewohnheit gemäß seinen Zwicker und sah zuerst K. und dann, um sich nicht allzu auffallend mit K. zu beschäftigen, auch das ganze Zimmer genauer an. Es war, als benütze er die Gelegenheit, um die Sehkraft seiner Augen zu prüfen. K. widerstand den Blicken, lächelte sogar ein wenig und lud den Direktorstellvertreter ein, sich zu setzen. Er selbst warf sich in seinen Lehnstuhl, rückte ihn möglichst nahe zum Direktorstellvertreter, nahm gleich die nötigen Papiere vom Tisch und begann seinen Bericht. Der Direktorstellvertreter schien zunächst kaum zuzuhören. Die Platte von K.s Schreibtisch war von einer niedrigen, geschnitzten Balustrade umgeben. Der ganze Schreibtisch war vorzügliche Arbeit und auch die Balustrade saß fest im Holz. Aber der Direktorstellvertreter tat, als habe er gerade jetzt dort eine Lockerung bemerkt und versuchte den Fehler dadurch zu beseitigen, dass er mit dem Zeigefinger auf die Balustrade loshieb. K. wollte daraufhin seinen Bericht unterbrechen, was aber der Direktorstellvertreter nicht duldete, da er, wie er erklärte, alles genau höre und auffasse. Während ihm aber vorläufig K. keine sachliche Bemerkung abnötigen konnte, schien die Balustrade besondere Maßregeln zu verlangen, denn der Direktorstellvertreter zog jetzt sein Taschenmesser hervor, nahm als Gegenhebel K.s Lineal und versuchte, die Balustrade hochzuheben, wahrscheinlich, um sie dann leichter, desto tiefer einstoßen zu können. K. hatte in seinem Bericht einen ganz neuartigen Vorschlag aufgenommen, von dem er sich eine besondere Wirkung auf den Direktorstellvertreter versprach. Und als er jetzt zu diesem Vorschlag gelangte, konnte er gar nicht innehalten, so sehr nahm ihn die eigene Arbeit gefangen, oder vielmehr so sehr freute er sich an dem immer seltener werdenden Bewusstsein, dass er hier in der Bank noch etwas zu bedeuten habe und dass seine Gedanken die Kraft hatten, ihn zu rechtfertigen. Vielleicht war sogar diese Art, sich zu verteidigen, nicht nur in der Bank, sondern auch im Prozess die beste. Viel, viel besser vielleicht als jede andere Verteidigung, die er schon versucht hatte oder plante. In der Eile seiner Rede hatte K. gar nicht Zeit, den Direktorstellvertreter ausdrücklich von seiner Arbeit an der Balustrade abzuziehen. Nur zwei- oder dreimal strich er während des Vorlesens mit der freien Hand wie beruhigend über die Balustrade hin, um damit, fast ohne es selbst genau zu wissen, dem Direktorstellvertreter zu zeigen, dass die Balustrade keinen Fehler habe und dass selbst wenn sich einer vorfinden sollte, augenblicklich das Zuhören wichtiger und auch anständiger sei als alle Verbesserungen. Aber den Direktorstellvertreter hatte, wie dies bei lebhaften, nur geistig tätigen Menschen oft geschieht, diese handwerksmäßige Arbeit in Eifer gebracht. Ein Stück der Balustrade war nun wirklich hochgezogen und es handelte sich jetzt darum, die Säulchen wieder in die zugehörigen Löcher hineinzubringen. Das war schwieriger als alles bisherige. Der Direktorstellvertreter musste aufstehen und mit beiden Händen versuchen, die Balustrade in die Platte zu drücken. Es wollte aber trotz alles Kraftverbrauches nicht gelingen. K. hatte während des Vorlesens, das er übrigens viel mit freier Rede untermischte, nur undeutlich wahrgenommen, dass der Direktorstellvertreter sich erhoben hatte. Trotzdem er die Nebenbeschäftigung des Direktorstellvertreters kaum jemals ganz aus den Augen verlor, hatte er doch angenommen, dass die Bewegung des Direktorstellvertreters doch auch mit seinem Vortrag irgendwie zusammenhing. Auch er stand also auf und den Finger unter eine Zahl gedrückt, reichte er dem Direktorstellvertreter ein Papier entgegen. Der Direktorstellvertreter aber hatte inzwischen eingesehen, dass der Druck der Hände nicht genügte, und so setzte er sich kurz entschlossen mit seinem ganzen Gewicht auf die Balustrade. Jetzt glückte es allerdings. Die Säulchen fuhren knirschend in die Löcher, aber ein Säulchen knickte in der Eile ein und an einer Stelle brach die zarte obere Leiste entzwei. »Schlechtes Holz«, sagte der Direktorstellvertreter. Ärgerlich ließ er vom Schreibtisch ab und setzte.